Guten Abend zusammen. Wir haben gestern Abend angefangen, Nehemia 13 zusammen zu lesen und zu betrachten. Und wir wollen jetzt damit Fortsetzung machen. Und zwar mit Vers 10 dieses Kapitels. Wir lesen Nehemia 13 ab Vers 10. Und ich erfuhr, dass die Teile der Leviten nicht gegeben worden waren und dass die Leviten und die Sänger, die das Werk taten, geflohen waren, jeder auf sein Feld. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und stellte sie an ihre Stelle. Und ganz Juda brachte den Zehnten vom Getreide und Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich bestellte zu Schatzmeistern über die Vorräte Schelemja, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten, und ihnen zur Seite Hanan, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Matanjas. Denn sie galten als treu, und ihnen oblag es, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke meiner deshalb, mein Gott, und tilge meine guten Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Dienst erwiesen habe. In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Keltern traten und Garben einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich ermahnte sie an dem Tag, als sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin, die Fische und allerlei Ware hereinbrachten und sie am Sabbat den Kindern Juda und in Jerusalem verkauften. Da stritt ich mit den Edlen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben nicht eure Väter ebenso getan, so dass unser Gott all dieses Unglück über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr mehrt die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurde, da befahl ich, dass die Türen geschlossen würden. Und ich befahl, dass man sie nicht öffnen sollte bis nach dem Sabbat. Und ich bestellte einige von meinen Dienern über die Tore, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Da übernachteten die Händler und die Verkäufer von allerlei Waren draußen vor Jerusalem, einmal und zweimal. Und ich warnte sie und sprach zu ihnen, warum übernachtet ihr vor der Mauer? Wenn ihr es wieder tut, werde ich Hand an euch legen. Von jener Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und kommen sollten, die Tore zu bewachen, um den Sabbattag zu heiligen. Auch das gedenke mir, mein Gott, und verschone mich nach der Größe deiner Güte. Soweit wollen wir für heute Abend das Wort Gottes lesen. Dem Niedergang entgegentreten. Unter diese Überschrift haben wir dieses Kapitel gestern Abend schon gestellt und haben uns daran erinnert, dass das ein sehr allgemeines Problem ist, das uns hier beschrieben wird, dass es mit dem Volk Gottes, mit Israel damals abwärts gegangen war, dass Gott immer wieder ein Aufleben, eine Belebung, eine Erweckung geschenkt hatte. Und dann ging es doch immer wieder geistlich betrachtet abwärts mit dem Volk. Und das hatte dann auch immer wieder zur Folge, dass Gott zu Zuchtmaßnahmen greifen musste, Züchtigungsmaßnahmen, nicht um dieses Volk zu zerstören, sondern um es doch noch wieder zu sich, zu ihm zurückzurufen und um wenigstens einen Überrest wieder zu sammeln und besonders zu sammeln zu seinem Wort hin. Und hier haben wir die letzte Erweckung, die dieses Volk, man muss eigentlich sagen, bis zum heutigen Tag erlebt hat. Unter so kann man jetzt verstehen bis hinten? Gut, danke. So, wir haben uns daran erinnert, dass Gott diesem Volk hier im Buch Nehemia noch einmal eine Erweckung geschenkt hat. Und dieses Kapitel, wie wir auch gestern Abend gesehen haben, das hat diese zwei Seiten. Einerseits wird uns viel Untreue des Volkes beschrieben, Andererseits sehen wir aber, dass ein Mann da war, der diese Untreue sah, der sie bemerkte und der sich nicht damit abfinden wollte, sondern der konkrete Merkmale des Niedergangs identifizierte, konkrete Missstände ins Auge fasste, der ein Auge hatte, das geschult war durch das Wort Gottes und der die Umstände anhand dessen beurteilte und der dann auch in einem so guten inneren Zustand war und die innere Kraft auch hatte, um diesen Missständen dann zu begegnen. Und da haben wir uns gestern Abend schon daran erinnert, dass Nehemia diese Maßnahmen sowohl konkret in Angriff nahm, als auch, dass er sie abstufte, dass er also auf das jeweilige Problem, es werden ja mehrere in diesem Kapitel genannt, immer auf eine ganz differenzierte, bestimmte Weise eingehen konnte. Wir haben uns gestern Abend daran erinnert, dass diese ganze Geschichte anfing damit, dass vor den Ohren des Volkes in Vers 1 im Buch Moses gelesen wurde, dass man also nicht anfing, sich praktische Gedanken zu machen, sondern dass man ausging von dem Wort Gottes, dass dieses Wort zu dem Volk redete, ist auch schön, dass es vor den Ohren des ganzen Volkes gelesen wurde und dass sich daraus diese Behandlung der Missstände entwickelte. Das ist der einzig richtige Ausgangspunkt, wenn auch wir mit Missständen zu tun haben und wenn wir möchten, dass sich die Verhältnisse in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien und auch in den örtlichen Versammlungen wieder bessern sollen. Dann haben wir gestern Abend zwei konkrete Probleme betrachtet. Das erste war die Sache mit den Ammonitern und den Moabitern und im Zusammenhang damit mit dem Mischvolk, das in Israel keinen Platz haben durfte, womit die Israeliten, die treu sein wollten, keine Gemeinschaft haben wollten nach Gottes Gedanken. Und so sorgten sie für die notwendige Absonderung. Dann haben wir als zweites gesehen, dass sehr eng damit verbunden in Vers 4 bis Vers 9 uns die Schuld einer einzelnen Person beschrieben wird, Eliaschib, der Priester, anderswo wird er genannt, der Hohepriester, der persönliche Verbindung mit einem ungläubigen Mann hatte, mit diesem Tobija, einem Ammoniter, also einem gerade aus den beiden Gruppen, die vorher negativ erwähnt werden. Und er hatte dem Gefälligkeiten erwiesen und das hatte dazu geführt, dass dieser Mann einen Platz, eine Zelle, ein Zimmer direkt im Haus Gottes bekommen hatte. Und wir haben uns daran erinnert gestern, dass dadurch der Dienst einerseits für Gott, aber auch der Dienst unter Menschen beeinträchtigt werden konnte. Und im Falle der zweiten Sache, der Dienst an Menschen, sehen wir das konkret in dem ersten Abschnitt, den wir heute Abend gelesen haben, dass das also nicht nur eine theoretische Möglichkeit war, sondern dass das wirklich auch passiert war. Ja, dieser Mann Tobia hatte eine Zelle bekommen, auch eine große Zelle, der hat also nicht schlecht gelebt in diesem Haus Gottes im Tempel. Und in dieser Zelle waren ursprünglich, Vers 5, das Speisopfer gewesen, der Weihrauch, die Geräte dafür und dann der Zehnte von allen möglichen Dingen zur Versorgung der Leviten. Ja, dafür war kein Platz mehr. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass der Opferdienst eingestellt worden war, das steht hier nicht. Aber die Versorgung der Leviten, die hatte jedenfalls schon konkrete Folgen gehabt. Das sehen wir dann in unserem Abschnitt ab Vers 10 bis Vers 13, denn da schreibt Nehemia: Ich erfuhr, dass die Teile der Leviten nicht gegeben worden waren und dass die Leviten und die Sänger, die das Werk taten, geflohen waren, jeder auf sein Feld. Die waren also schlichtweg zurück in ihren alten Beruf gegangen, nach Hause, hatten ihre eigentliche Berufung, die sie im Dienst für Gott, im Dienst am Haus Gottes hatten, verlassen. Das wird hier nicht direkt getadelt. Sie werden das wahrscheinlich nicht freiwillig gemacht haben. Aber die mussten ja irgendwie unterhalten werden. Ja, die wollten ja was zu essen haben. Und wenn die nicht mehr versorgt wurden, das war also offensichtlich eine Folge dieser Untreue von Eliaschib gewesen und wahrscheinlich auch noch von anderen, dann konnten die natürlich ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Das waren ja, wenn man das mal ein bisschen neuzeitlicher ausdrückt, das waren ja vollzeitige Diener des Herrn. Die Leviten Auch die Sänger, das waren welche, die waren gut beschäftigt im permanenten Gottesdienst der Israeliten am Tempel. Hier werden konkret die Leviten und die Sänger erwähnt, die das Werk taten. Es ist mal schön, dass von denen gesagt wurde, dass sie wirklich das Werk taten, solange wie sie anwesend gewesen waren. Das waren also keine, die so ein Pöstchen in Israel hatten und sich ansonsten mit anderen Dingen beschäftigten, sondern die Leviten hatten recht konkrete Aufgaben. Nur kurz ein paar Gedanken dazu. Es gab ja im religiösen Leben der Israeliten zwei große Gruppen von Personen. Das waren einmal die Priester und zweitens die Leviten. Ja, um das mal kurz gegeneinander abzugrenzen. Die Priester hatten die Aufgabe, direkt Gott zu dienen. Ja, die brachten die eigentlichen Opfer dar, aus eigener Initiative, oder die Opfer, die die Israeliten zum Tempel hinbrachten. Diese Tiere wurden dann durch die Priester dort auf dem Altar dargebracht. Das war also Dienst, der sich direkt an Gott richtete. Wir haben uns auch gestern Abend schon daran erinnert, dass auch unser Dienst heute zwei Richtungen hat. Dass es einmal Dienst gibt, der direkt sich an Gott wendet, und das ist letzten Endes die Anbetung. Das ist Gottes Dienst im wirklichen Sinne des Wortes. Sonst in vielen Kirchen ist dieses Wort ziemlich entwertet worden, weil man jegliche Art von Zusammenkunft von Gläubigen in einem Gebäude, in einer Kirche als Gottesdienst bezeichnet. Aber wenn Gottes Wort von Dienst für Gott redet, dann ist damit gemeint, dass wir Gott selbst und direkt etwas bringen. Das ist die Anbetung unserer Herzen. Das war damals Aufgabe einer bestimmten Klasse von Israeliten, nämlich der Priester, also der Söhne Aarons. Das war also letzten Endes nur eine einzige Familie, die dieses Vorrecht hatte. Und da sehen wir schon einen maßgeblichen Unterschied zu dem, was wir aus dem Neuen Testament in Bezug auf die Versammlung kennen. Wir haben ja heute keine bestimmte Priesterfamilie mehr, sondern das ist heute das Vorrecht von allen Gläubigen. Ja, dieses bekannte allgemeine Priestertum der Gläubigen. Das ist eine sehr schöne Tatsache heute, ein Unterschied zu der alten Haushaltung des Gesetzes, dass heute jeder Gläubige das Vorrecht hat, direkt in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn anzubeten. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Ja, das ist eine Einladung, direkt zu Gott zu kommen und ihm das zu bringen, was in unseren Herzen für ihn, besonders über seinen Sohn, ist. Die Leviten waren eine andere Familie, aus dem gleichen Stamm, Levi, aber das waren diese drei Familien der Kehatiter, Merariter und, was waren die dritten? Gersoniter, genau, danke, richtig. Die hatten zunächst einmal die Aufgabe, als das Volk Israel noch durch die Wüste zog, die Geräte zu tragen, sie aufzubauen, sie wieder abzubauen, wenn die Pause zu Ende war, wenn Israel weiterzog. Aber diese Aufgabe kam natürlich zu einem Ende, als das Volk einmal das Land erreicht hatte, als dann schließlich die Bundeslade ihren festen Platz gefunden hatte und als dann schließlich auch ein fester Tempel gebaut worden war, da änderten sich die Aufgaben der Leviten. Und wenn man das mal verfolgt, besonders in den beiden Büchern Chroniker, da wird sehr viel über die Leviten gesagt, dann kann man da erkennen, dass die eine riesen Bandbreite an Aufgaben hatten, dass die Sänger waren, hier werden sie separat erwähnt, aber das war eine Aufgabe der Leviten, dass sie das Volk belehrten, dass sie auch Aufseher waren unter dem Volk, dass sie richterliche Funktionen ausübten und anderes mehr. Wenn man das mit den Verhältnissen heute in der Versammlung verbinden möchte, dann kann man eigentlich sagen, alles, was Gaben und Ämter im neutestamentlichen Sinne sind, das finden wir vorgebildet in den Aufgaben der Leviten. Ja? Gott anzubeten, das ist Priesterdienst, Priesteraufgabe, Priestervorrecht. Das hat nichts mit einer Gabe oder mit einer bestimmten Aufgabe oder einem Amt in der Versammlung zu tun. Ja, das ist, wie wir schon gesagt haben, das Vorrecht von jedem Gläubigen. Da besteht auch kein Unterschied grundsätzlich zwischen Brüdern und Schwestern, sondern Schwestern sind gerade so gut Priester Gottes wie die Brüder auch. Sie haben nicht die Aufgabe in der Öffentlichkeit, Gott zu preisen, nicht die Aufgabe der Versammlung voranzugehen und, wie man manchmal sagt, Mund der Versammlung zu sein, in der gemeinsamen Anbetung der Gläubigen, aber im Persönlichen, und das schließt ohne weiteres auch die Versammlungsstunden ein, da sieht Gott das, was im Herzen jeder Schwester ist, gerade so gut, wie das, was in den Herzen von uns Brüdern sich findet. Aber das wird ausdrücklich unterschieden von der Aufgabe oder von den Aufgaben der Leviten. Eben die Gaben und Ämter, die wir zum Beispiel in Epheser 4, in 1. Korinther 12 und an anderen Stellen, vor allem in den Briefen, beschrieben finden. Ja, und in dieser Hinsicht ist es nun wirklich so, dass diese Gaben oder bestimmte Aufgaben und Ämter eben nicht alle gleichermaßen haben, sondern da sind wir alle unterschiedlich. In Bezug auf Priesterdienst sind wir alle gleich vor Gott in unserer Stellung. In Bezug auf bestimmte Gaben und Aufgaben sind wir alle unterschiedlich. Und das ist ausgesprochen schade, wenn da ein solcher Dienst beeinträchtigt wird. Wenn jemand durch ungünstige äußere Umstände abgehalten wird, einen Dienst für den Herrn zu tun, wie das hier der Fall war. Die Leute waren geflohen, jeder auf sein Feld, weil sie eben von irgendwas leben mussten. Und dann sehen wir, dass in den folgenden Versen Nehemia konkrete Maßnahmen ergreift, um diesem Missstand abzuhelfen. Ja. Zunächst fängt er an in Vers 11, er streitet mit den Vorstehern, das heißt, er tadelt sie. Zweite Maßnahme ist Vers 11, zweite Hälfte, dass er sie, das heißt die Leviten, versammelt und sie wieder an ihre Stelle einsetzt. Als drittes lesen wir in Vers 12, dass das ganze Volk, ganz Juda, sich besann und wieder das brachte, was die Leviten brauchten. Und dann als viertes sehen wir in Vers 14, dass zusätzlich noch Schatzmeister über die Vorräte eingesetzt wurden. Zunächst mal zu dem Vers 11, erste Hälfte, da stritt ich mit den Vorstehern. Hier werden relativ starke Worte gebraucht. Nehemia muss wohl ein Mann gewesen sein, der einiges an Temperament hatte. Ja, man sieht das auch an anderen Stellen, wie er vorgeht, auch wie er sich äußert, welche Maßnahmen er ergreift. Das verrät schon etwas von dem Temperament, was dieser Mann hatte. Aber das setzt er hier für gute Zwecke ein. Nicht um seine eigenen Ziele in der Weltgeschichte zu erreichen, nicht um eine hohe Position im Beruf am Hof des Königs zu erlangen oder viel Geld zu verdienen, sondern er setzt diese Energie ein für Gottes Zwecke, im Dienst für den Herrn. Und er tadelt hier diese Vorsteher, das heißt, er fängt bei den Hauptverantwortlichen im Volk an. Solche Vorsteher gibt es heute auch, Älteste, Aufseher. Die sind in erster Linie verantwortlich, solche Missstände zu sehen und dagegen anzugehen, Maßnahmen zu ergreifen. Die werden hier getadelt mit den Worten, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Wenn man mal genau hinguckt, dann macht Nehemia hier eigentlich einen Sprung. Was eigentlich geschehen war, war, dass die Leviten vernachlässigt worden waren. Aber Nehemia geht sofort einen Schritt weiter und sagt, das Haus Gottes ist verlassen worden. Und damit sehen wir, dass wenn Diener des Herrn vernachlässigt werden, dann ist das letzten Endes eine Geringschätzung des Hauses Gottes und dieses Dienstes. Ja, das hat auch etwas zu tun mit der Frage, wie wir persönlich mit unserem Geld umgehen in Bezug auf das Werk des Herrn. Das lebt ja nicht von sich aus. Wenn uns dieses Werk, wenn uns das Haus Gottes wirklich am Herzen liegt, dann werden wir auch ganz persönlich und auch als Versammlung dafür sorgen, dass die Diener des Herrn nicht Mangel leiden. Dann sehen wir als zweites, dass Nehemia die Leviten versammelt und dass er sie an ihre Stelle setzt. Ja, was wir gestern gesehen haben, war eigentlich so eine negative Maßnahme, dass er erstmal das Böse, was sich da vorfand, ausräumen musste, den Ungläubigen aus dem Tempel vertreiben musste. Aber das alleine bringt es nicht, sondern wir wollen auch darauf achten, dass die rechten Leute an die rechte Stelle kommen, dass also auch das Positive wieder an seinen Platz kommt. Darauf kommt es ja letzten Endes an. Nicht nur Absonderung vom Bösen, sondern auch, dass das Gute funktionstüchtig gemacht wird. Ich versammelte sie und stellte sie an ihre Stelle. Wenn wir das mit uns verbinden, dann ist das zunächst mal ein ziemlich persönlicher Aufruf an jeden von uns. Wo ist denn eigentlich meine Stelle? Was ist denn meine Aufgabe als Levit? Wir haben uns daran erinnert, dass das ein riesig großer, weiter Bereich an Aufgaben ist. Und ich bin ganz sicher, dass kein einziger Bruder hier im Raum ist, keine einzige Schwester hier im Raum ist, die in diesen Aufgaben nicht etwas für sich finden würde. Der oder die nicht eine Stelle finden würde, wo der Herr mich sehen möchte. Ja, das ist mal eine Aufgabe, die stellt sich dem einen oder anderen schon mal, dass man sich mal überlegt, welche Aufgabe habe ich? Aufgaben gehen auch mal zu Ende. Wir bekommen vielleicht wieder etwas mehr Freiraum, freie Zeit. Kann man sich mal die Frage stellen, Herr, was hast du denn jetzt für mich zu tun? Auch für Jüngere ist das eine spannende Frage, wenn man errettet ist, wenn man Interesse an der Bibel bekommen hat. Irgendwann sollte man mal auf den Gedanken kommen, sich zu fragen, welche Aufgaben hat der Herr Jesus denn für mich? Das Haus Gottes wird ja noch gebaut in unserer Zeit. Es müssen Menschen hinzugebracht werden. Das heißt, Menschen müssen das Evangelium hören. Diejenigen, die errettet sind, brauchen Hilfe, Hilfe geistlicherweise, Hilfe auch praktischerweise. Das sind manchmal ganz einfache Aufgaben. Und da ist schon die Frage, welches ist meine Stelle, an die Nehemia mich gerne stellen möchte. Ja, und wenn ich selbst Klarheit darüber habe, meine Aufgaben sehe und ihnen auch nachkomme, dann gucke ich mal ein paar Meter weiter und sehe auch mal Aufgaben, die vielleicht noch brach liegen oder die ein bisschen schwach besetzt sind. Und dann stellt sich mal die Frage, wer könnte denn da mal helfen? Ja, es ist klar, dass wenn es um geistliche Aufgaben geht, dann ist das das exklusive Vorrecht des Herrn Jesus als Herrn, seine Diener an die Aufgabe zu stellen, Aufgaben zu verteilen, weil er auch nur die Gaben, die dafür nötig sind, geben kann. Die werden ja vom Himmel her gegeben. Ja, wir wollen also nicht anfangen, irgendwelche Bibelschulen einzurichten und Predigerseminare und sowas zu veranstalten. Aber wenn wir mal in unser nächstes Umfeld sehen, vielleicht jemanden sehen, einen Bruder, der vielleicht noch Kapazitäten hat, der gerne auch etwas für den Herrn tut. Und wir sehen gerade etwas, was in den Bereich seiner Fähigkeiten fällt. Dann können wir ihn schon mal darauf hinweisen und ihm das freistellen natürlich, aber ihm mal eine Empfehlung geben. Ja? Auch im Rahmen einer örtlichen Versammlung, da ist es manchmal so, dass gewisse Aufgaben vielleicht wieder frei werden, weil ältere Brüder eben immer älter werden, vielleicht jemand heimgeht oder neue Aufgaben dazukommen. Manchmal sehr praktische Dinge, in denen die Versammlung auch eine gewisse Freiheit hat, um von sich aus Brüder dafür vorzusehen, wie wir das in Apostelgeschichte 6 beispielsweise haben, bei der Bedienung der Tische für die Witwen. Ja, das ist etwas, was die Versammlung gibt, diese finanziellen oder materiellen Gaben. Und da hat die Versammlung nach Gottes Wort auch das Recht, dann diejenigen zu bestimmen, die diese Aufgaben wahrnehmen. Und noch einmal die Abgrenzung, was der Herr gibt, nämlich geistliche Gaben, da haben wir Menschen kein Recht, da einzugreifen, sondern dann sagt auch der Herr, wen er dafür gebrauchen möchte. Aber wir sollten durchaus ein offenes Auge haben für unseren Nächsten und seine Fähigkeiten und auch für die Bedürfnisse, die im Werk des Herrn und unter dem Volk Gottes existieren, sodass wir auch darin einander eine Hilfe sein können. Und ich komme aus Vollmerstein und da kann ich euch das sagen, aus vielen Jahren von Beobachtung und Erfahrung, dass wir immer Brüder gehabt haben, denen das sehr am Herzen lag, dass auch Jüngere angespornt wurden, ermuntert wurden, um Aufgaben zu sehen und ihnen auch nachzugehen. Und wir haben einige ältere Brüder, die haben uns als Jüngere nicht nur ermuntert, sondern haben dann auch darauf geachtet, wie wir es gemacht haben. Haben dann die Augen offen gehalten, uns dann auch mal Hinweise gegeben, manchmal auch Korrekturen, aber das waren letzten Endes immer Hilfestellungen, um, wie es hier heißt, an unsere Stelle gestellt zu werden. Und dann sehen wir als dritte Maßnahme in Vers 12, das heißt, es ist eigentlich keine Maßnahme, sondern eine Folge, dass ganz Juda den Zehnten vom Getreide und Most und Öl in die Vorratskammern brachte. Sehr schön, das zu sehen, dass das, was Nehemia jetzt angefangen hatte, dass das eine breite Wirkung hatte. Das Volk sah, jetzt ist die Zelle wieder frei, in der vorher die Vorräte waren und wo sie auch hingehören. Jetzt können wir das ja wieder bringen. Und das taten sie, wird auch nicht gesagt, dass sie dazu aufgefordert wurden. Und es ist ausdrücklich ganz Juda, was sich hier aufgefordert fühlte, sich an diesem Dienst für Gott jetzt wieder zu beteiligen. Ganz Juda brachte den Zehnten. Es war etwas, was im Gesetz vorgesehen war, was also auch eine Frage des Gehorsams war. Das war also nichts, womit sich ein Israelit hier besonders profilieren konnte, sondern Gott wollte das. Das war jetzt diesen Juden wieder klar geworden. Da sehen wir als viertes in Vers 13, dass Nehemia noch etwas Zusätzliches tut. Er bestellt nämlich Schatzmeister über die Vorräte. Das heißt, die Leviten gingen nicht selbst hin und bedienten sich, das war kein Self-Service, sondern das wurde ausgegeben. Diese Schatzmeister, ja, in manchen Firmen nennt man das Magazinverwalter, die standen also in der Tür dieser Zelle und gaben das aus, was gebraucht wurde. Und damit war natürlich eine gewisse Kontrolle verbunden. Das ist mal gar nicht schlecht. In der Welt kennt man ganz gut dieses Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und speziell in diesen Büchern Esra und Nehemia kann man das mehrfach wiederfinden, dass das durchaus auch im Werk des Herrn in gewissem Maß erfolgen sollte. Kontrolle nicht aus Misstrauen heraus, sondern zum Schutz. Das war ganz interessant. Wir haben zu Hause gerade vor ein paar Tagen nochmal einen Rundbrief von unserem Bruder Erwin Leumes bekommen. Der eine oder andere bekommt die vielleicht auch schon mal. Und der beschrieb aus Kamerun, dass es da auch Brüder gibt, die für die Spenden- und die Gabenverwaltung zuständig sind. Aber dass es immer wieder nötig ist, die Buchhaltung da zu kontrollieren. Und unser Bruder Erwin erwähnte da als Grund, dass das ein Schutz ist für diese Brüder gegen Versuchungen aus ihren afrikanischen Großfamilien heraus. Die haben ja oft ungläubige Familienangehörige. Und wenn die wissen, dass sie da einen in der Familie haben, der Zugriff auf Spenden hat, dann versuchen die schnell mal, den so ein bisschen zu korrumpieren, dass der mal was abzweigt. Und wenn so ein Bruder dann sagen kann, ich muss eine gute Buchhaltung machen, erstens sieht Gott, was ich tue, und zweitens gibt es auch Brüder, die als Schatzmeister ein Auge drauf haben, dann ist das einfach ein Schutz gegen Missbrauch, gegen Korruption im Werk des Herrn, ja. Auch am Anfang des Buches Esra, man kann das mal für sich selber lesen, derjenige, den es interessiert, da wurden ja auch mit diesen Rückführungen erhebliche Werte mitgeführt an Geräten, goldene, silberne Geräte und so etwas. Das waren ja regelrechte Werttransporte, die da stattfanden. Und diese Sachen, die wurden vorher gezählt, die wurden hinterher gezählt. Und da wurde auch darauf geachtet, dass zum Beispiel immer mindestens so ein Vier-Augen-Prinzip praktiziert wurde, dass also mehrere Personen waren, die diese Bestandsaufnahme machten. Man kann dann noch einiges andere an sehr konkreten Maßnahmen finden, die auch im Rahmen einer örtlichen Versammlung, wo Gaben der Geschwister verwaltet werden oder im Werk des Herrn, die da sehr ratsam sind. Hier waren das also Juden, die zu Schatzmeistern über die Vorräte bestellt wurden. Und da werden vier Namen ausdrücklich erwähnt. Schelemja, der war Priester, Zadok war ein Schreiber, Pedaja war ein Levit und dann einer, der hat gar keine weitere Amtsbezeichnung, nämlich Hanan. Da wird nur gesagt, wer sein Vater und sein Großvater war. Was hier interessant ist, ist, dass diese vier Leute quer durch die Gesellschaft der Juden gefunden wurden. Ein Priester, ein Levit, ein Schreiber, das war also wahrscheinlich ein Mann mit besonders guter Bildung, und einer, der scheint gar keine besonderen Qualifikationen gehabt zu haben. Aber Nehemia achtete darauf, dass die jetzt nicht alle aus einer Ecke der Gesellschaft kamen. Ja, und das ist im Werk des Herrn auch nicht ganz unerheblich, dass wir dafür sorgen, wenn wir als Brüder zusammenarbeiten und über solche Dinge zu sprechen haben, dass wir auch da eine gewisse Bandbreite an Brüdern haben. Man kann das zum Beispiel auf die Brüderstunde beziehen, dass es nicht nur Brüder von sehr ähnlicher Qualifikation und ähnlicher Bildung sind, sondern mal unterschiedliche. Solche, die organisieren können, solche, die die Schrift besonders gut kennen, sollte natürlich jeder Bruder, der so eine Aufgabe wahrnimmt, auch Brüder, die gut andere anleiten können, auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, ganz einfache Brüder. Paulus erwähnt das mal, dass für gewisse Fragen auch solche eingesetzt werden sollten, die keinen besonderen Ruf unter den Menschen haben, die gering geachtet sind unter den Gläubigen. Die sollten also schön zusammenarbeiten, so unterschiedlich wie sie waren. Ne? 4 Beispiele haben wir hier. Und von allen 4 wird dann am Ende gesagt, von Vers 13, erstens, sie galten als treu. Diese Aufgabe, die sie bekamen, war also nichts, wo man sich jetzt erstmal profilieren musste, bewähren musste, sondern die hatten sich vorher bewährt. Sie galten als treu. Das bedeutet, nicht nur Nehemia hatte einen guten Eindruck von denen, sondern die galten beim ganzen Volk als treu. Das heißt, die hatten sich schon bewährt in anderen Aufgaben. Wir sehen ja, dass einige Aufgaben erwähnt werden. Und die werden diese Aufgabe des Schatzmeisters dann wahrscheinlich, ich sag mal, nebenberuflich gemacht haben. Nebenbei, so wie die allermeisten von uns den Dienst für den Herrn auch teilen müssen und kombinieren müssen mit anderen sehr irdischen Aufgaben. Ja. Aber sie galten als treu. Man kannte sie und wusste, dass sie sich anderswo schon bewährt hatten. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen aus dem Neuen Testament, wo wir das ein paar Mal direkt hintereinander finden. In 1. Timotheus 3. Da wird in Vers 7 von den Aufsehern gesagt, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels falle. Also wer in der Versammlung heute eine solche Aufseherfunktion hat, das ist ja heute kein formelles Amt mehr, wie das bei den Aposteln der Fall war, aber wer eine solche Aufgabe wahrnehmen möchte, Vers 1, wenn jemand nach so einem Dienst trachtet oder das vielleicht auch schon seit Jahren tut, der muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, das heißt auch von den Ungläubigen. Und dann wird im nächsten Abschnitt von den Dienern gesagt, Vers 10, lass diese aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Vers 13, denn die, die wohlgedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben. Das heißt, auch jemand, der eine praktische Aufgabe in der Versammlung wahrnimmt, der sollte vorher schon bewiesen haben, dass er den Wunsch hat, treu zu sein, dass er auch fleißig sein will, dass er auch für die betreffende Aufgabe geschickt ist. Ja, sie sollten zuerst erprobt werden und dann lass sie dienen. Dieses Dienen, was hier gemeint ist, das sind ja in erster Linie praktische Aufgaben, was nicht ausschließt, dass so ein Diener auch geistliche Aufgaben zugleich wahrnimmt. Und wenn wir noch das Beispiel, was ich schon erwähnt habe, aus Apostelgeschichte 6 dazu nehmen, die Bedienung der Witwen, dann haben wir da einen ganz ähnlichen Ausdruck. Apostelgeschichte 6, Vers 3, sagen die Apostel, seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis. Ja, die hatten hier eine relativ öffentliche Aufgabe, die standen ein bisschen im Rampenlicht und die Chance ist ziemlich groß, dass jemand, der so eine Aufgabe wahrnimmt, sich auch mal der Kritik ausgesetzt sieht. Und da ist es wichtig, dass er vorher schon bewiesen hat, dass er ein gutes Zeugnis hat. Ja, und von den Ältesten wird ja auch an anderer Stelle gesagt, dass so jemand nicht ein Neuling sein sollte. Da ist es natürlich besonders wichtig, ein Ältester oder Aufseher, dass er geistliche Reife mitbringt, Urteilsvermögen, was man gewöhnlich als ganz junger Bruder noch nicht so hat. Aber hier wird das ganz positiv gesagt, sie galten als treu. Das ist etwas sehr Schönes, wenn das von Brüdern und auch von Schwestern gesagt werden kann. Dann wird als letztes von ihnen gesagt, ihnen oblag es, ihren Brüdern auszuteilen. Ist auch sehr schön, dass sie austeilen sollten, ausdrücklich. Wir hatten bei uns in der Firma, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, eine alte Chefin, die fast 60 Jahre lang die Geschäfte geführt hat. Eine große Ausnahme. Sie hat bis zum letzten Tag ihrer Aktivität und ihres Lebens, bevor sie dann sehr krank wurde, kurz, war sie immer noch jeden Tag in der Firma. Und die gebrauchte oft so einen Ausdruck, man muss gucken, dass man die Pfennige beieinander hält. Ja, sie hat das sehr gut gemacht. Die Pfennige sind nämlich nicht nur beieinander geblieben, sondern die haben sich auch auf wundersame Weise sehr vermehrt in den 60 Jahren. Aber im Werk des Herrn gehen wir eigentlich nach einem anderen Prinzip vor. Da sparen wir nicht nach besten Kräften, sondern da teilen wir aus. Ja, das Geld, was eingeht für den Dienst am Haus Gottes, das legen wir nicht an. Da bilden wir keine Riesenreserven für viele Jahre. Kann mal sein, dass wir für bestimmte konkrete bevorstehende Aufgaben einen Puffer bilden müssen. Wenn wir wissen, dass das auf uns zukommt, dann brauchen wir das Geld natürlich und dann sparen wir schon ein bisschen. Aber nicht in dem Sinne, wie die Welt das macht, sparen, um durch die Zinsen und Zinseszinsen dann noch viel dazu zu verdienen, um aus Geld mehr Geld zu machen. Sondern wenn wir Geld haben für das Werk des Herrn, dann ist es dazu da, um in Umlauf gebracht zu werden. Sie hatten ausdrücklich die Aufgabe, nicht aufzupassen, dass kein Pfennig zu viel ausgegeben wurde, sondern ihren Brüdern auszuteilen. Ja? Sie sollten das ihren Brüdern geben, nicht als Oberbrüder, die eifersüchtig über die Verwendung wachten, sondern sie wussten, dass sie gleichrangig neben ihren Brüdern standen, die diese Arbeit konkret taten. So wurde dieses Problem also auf eine ganz schöne und positive Art und Weise hier gelöst. Und dann sehen wir in Vers 14 eine kurze Bemerkung von Nehemia, die uns etwas verrät von dem Charakter von Nehemia. Er sagt hier: Gedenke meiner deshalb, mein Gott, und tilge meine guten Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Dienst erwiesen habe. Gestern Abend habe ich schon darauf hingewiesen, dass Nehemia einerseits vom Wort Gottes ausging, dass er diesem Wort einen besonders hohen Stellenwert einräumte, dass er dieses Wort auch wieder in Israel auf den Leuchter stellte, dass er aber auch andererseits ein ganz ausgeprägter Mann des Gebetes war. Ja, ziemlich bekannt und berühmt ist dieses kurze Stoßgebet von ihm in Kapitel 2 am Anfang, als er vor seinem König stand und der hatte bemerkt, dass Nehemia traurig war und fragt ihn hier: Was ist mit dir? Wie geht's dir? Und dann heißt es ja ganz kurz: Ich betete zu dem Gott des Himmels und sprach zu dem König. Aber das sieht man im ganzen Verlauf dieses Buches immer wieder, dass Nehemia manchmal mitten in einer Beschreibung seiner Tätigkeit plötzlich so einen Satz einflechtet, indem er sich an Gott richtet, an seinen Gott. Er nennt ihn oft mein Gott. Ja? Und auch diese Ausdrucksweise Gedenke meiner haben wir, wenn ich richtig gezählt habe, viermal in diesem Buch, Gedenke meiner viermal und dann noch ein paar Mal, wo er das in Bezug auf die Feinde sagt: Mein Gott, gedenke ihrer und ihrer bösen Machenschaften. Er sagt hier im Grunde zwei Dinge. Erstens, gedenke meiner und zweitens, tilge meine guten Taten nicht aus. Man könnte den Eindruck haben, dass er ein bisschen egoistisch war, dass er an sich dachte: Gott, du siehst doch, was ich hier Tolles tue, wie ich für deine Rechte eintrete, vergiss das mal nicht. Aber wenn man das kombiniert mit dem Eindruck, den wir sonst von ihm haben, dann mag man nicht glauben, dass er so an sich gedacht hat, sondern dann finden wir hier vielmehr etwas, was sehr deutlich auch beim Apostel Paulus zu sehen ist, dass er seinen Dienst vor Gott tat. Dass er sich dessen bewusst war, was ich tue, das sieht Gott. Und er sieht nicht nur, was ich tue, sondern auch, wie ich es tue. Und ich möchte so leben und ich möchte ihm so dienen, dass das, was ich jetzt tue, einmal später wiedergefunden wird. Gedenke meiner deshalb, mein Gott. Das ist bei dem Apostel Paulus sehr deutlich, wenn man mal ein bisschen darauf achtet, wie oft er von dem Tag Christi, dem Tag Jesu Christi redet. Wie oft er erwähnt in seinen Briefen an verschiedene Versammlungen, dass er diese Gläubigen, an die er schreibt und die ja teilweise Frucht seines Werkes waren, weil er ihnen das Evangelium verkündigt hatte, dass er sie einmal wiedersehen würde beim Herrn. Und ihm war das wichtig, dass er so arbeitete, dass am Richterstuhl des Christus der Herr ein gutes Urteil darüber haben würde, dass er ihm eine Belohnung würde geben können. Nicht, weil er diese Belohnung haben wollte, sondern weil er seinem Herrn Freude machen wollte, weil er wollte, dass der Herr verherrlicht würde durch das, was er tat. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen aus dem Philipperbrief. Aus Philipper 2. Vers 16, wo er den Philippern schreibt, wie sie leben sollten, darstellend das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Und aus 2. Timotheus 4, ja, 2. Timotheus 4, Vers 8, oder schon Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Das ist eine gute Haltung, die wir hier finden. Dass wir so unseren Dienst tun möchten, dass der Herr uns einmal eine Belohnung dafür geben kann. Dass wir diese Belohnung, die der Herr grundsätzlich für jeden, der seinen vorgesehen hat, nicht verlieren. Und als zweites sagt er, und tilge meine guten Taten nicht aus. Das ist natürlich ein bisschen interessante Ausdrucksweise, aber damit meint er, was ich hier tue, das soll dauerhaften Bestand haben. Ich möchte nicht für den Augenblick leben. Das ist in der Welt so ausgeprägt heute, dass man nur für den Augenblick lebt. Wenn man mal in ein Möbelgeschäft geht, da wird heute unheimlich viel billiges Zeug angeboten an Möbeln. Ja, nicht, dass man das nicht kaufen kann, aber ein Grund dafür ist, dass heute viele Leute nicht mehr heiraten, die haben nur noch so einen Lebensabschnittsgefährten und die wissen ganz genau, in ein paar Jahren ist die Verbindung wieder, geht die wieder auseinander und dann brauche ich sowieso wieder andere Möbel, dann wird wieder umgezogen. Und so geht das in vielen Bereichen des Lebens, dass man wirklich ausgesprochen für den Augenblick lebt und arbeitet in der Welt. Ja? Aber wenn wir uns für den Herrn einsetzen, dann wollen wir etwas tun, was in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Und das finden wir auch bei dem Apostel Paulus, dass er das sehr betont, dass die Dienste, die er tat, dass sie zu einer bleibenden Frucht, Frucht für Gott in erster Linie, führen möchten. Dass das anhält, dass auch das Gute, was er den Gläubigen tat, dass das wiedergefunden werden möchte in der Ewigkeit. Wenn wir mal denken an 2. Timotheus 1, da bringt er das zum Ausdruck. 2. Timotheus 1, Vers 12. Zweite Hälfte. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Das ihm von mir anvertraute Gut, das waren im Grunde die Ergebnisse seines Werkes. Das war das, was aus seinem Dienst herausgekommen war. Das hat der Apostel Paulus gewissermaßen in die Hände des Herrn gelegt und hat gesagt, ich weiß, in deinen Händen, da sind diese Dinge gut aufbewahrt. Er protzte also nicht damit, er brüstete sich nicht damit, sondern legte diese Dinge am Ende seines Lebens in die Hand des Herrn und sagte, du wirst das aufbewahren. Ich bin sicher, dass er mächtig ist, diese Dinge auf seinen Tag hin zu bewahren. Ja, das ist insofern eine schöne Haltung, wenn Nehemia sagt, tilge meine guten Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Dienst erwiesen habe. Wir können kein besseres Lebens- und Dienstprogramm haben, als für das Haus unseres Gottes und für den Dienst dieses Hauses zu leben. Und damit kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. ab Vers 15 bis Vers 22. Es sind einige Verse, die aber im Grunde ein einziges Problem nur behandeln. Das ist kurz gesagt die Entheiligung des Sabbat. Mal kurz einige Gedanken zu dem Charakter des Sabbat. Das Sabbatgebot war eigentlich, oder könnte man nennen, die grundlegende Anordnung des Gesetzes überhaupt. Wenn wir nur mal kurz an die 10 Gebote denken, dann hatten fast alle Gebote auch einen praktischen Nutzen oder einen ganz verständlichen, sagen wir, sittlichen Hintergrund. Ja, dass Gott zum Beispiel nicht wollte, dass die Israeliten sich Götzenbilder machten oder auch ein Bild von ihm, das kann man verstehen. Das hätte die Eifersucht Gottes hervorgerufen. Ja, ihr sollt euch keine anderen Götter machen neben mir. Das kann man aus Sicht Gottes sehr gut nachvollziehen. Und ganz besonders auch das, was über den menschlichen Bereich gesagt wird, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Das sind Dinge, die natürlich auch das rein menschliche Miteinander erleichtern, die also insofern einen sittlichen Hintergrund haben. Aber das Sabbatgebot, dafür gab es keine solche Begründung, sondern das war einfach eine Willensäußerung Gottes, die ganz einfach Gehorsam erforderte. Das war eine, ja nicht willkürliche, eine gezielte, aber eine ganz freie Äußerung des Willens Gottes, ich möchte, dass ein Tag mir gehört. Das war übrigens auch keine Spezialität des Gesetzes, sondern der Sabbat wird ja schon viel früher erwähnt. Ja, das erste Mal wird er erwähnt, ja schon im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 2. Da heißt es in Vers 2, dass Gott am siebten Tag ruhte von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Gestern Abend habe ich mal kurz dieses Stichwort Heiligkeit und Heiligung erwähnt. Hier wird das erste Mal erwähnt im Zusammenhang mit dem Sabbat. Und da haben wir eigentlich auch diesen Grundgedanken von Heiligung sehr schön, dass der Sabbat einfach herausgegriffen wurde aus den sieben Tagen der Woche und dass Gott sagte, der Tag gehört mir. Das ist ein besonderer Tag, dem gebe ich einen speziellen Platz unter den sieben Tagen. Ein Tag, der für mich ist, an dem ich selbst ruhe und, das sehen wir später in der Geschichte Israels, an dem ich meine Ruhe auch mit meinem Volk teilen möchte. Und dann ist es ganz interessant, dass der Sabbat, obwohl das eine so frühe Anordnung war, dass er sehr viel später wieder erwähnt wird. Das ist konkret in 2. Mose 16 nach der Erlösungsgeschichte, nachdem Israel aus Ägypten befreit worden war. Das heißt, wenn Gott seinen Sabbat nicht alleine feiern wollte, sondern ihn mit Menschen teilen können wollte, dann mussten diese Menschen erst einmal erlöst werden. Und dann sehen wir, dass dieses Sabbatgebot auch in das Gesetz vom Sinai aufgenommen wird. Und es fällt ja auf in diesem Abschnitt, dass dreimal gesagt wird, dass dieser Tag geheiligt werden sollte oder dass er entheiligt worden war. Weil Menschen ihm diesen Platz weggenommen hatten, diesen Platz, diese besondere Rolle, die dieser Tag spielte für Gott. Und diese Entheiligung geschah in diesen relativ vielen Versen eigentlich nur auf zweierlei Art und Weise. Das erste, was erwähnt wird, das waren irdische Tätigkeiten und das zweite waren weltliche Personen. Durch diese beiden Dinge wurde hier der Sabbat entheiligt. Das erste waren also irdische Tätigkeiten, dass die Juden, Vers 15, die Kelter traten, Gaben einbrachten und transportierten und alles Mögliche nach Jerusalem hereinbrachten, dass die Lebensmittel verkauft wurden und nicht nur die Juden alleine, sondern auch dieses Handelsvolk der Tyrer schloss sich ihnen an. Die hatten da gute Absatzchancen in Jerusalem und deswegen kamen die rein und verkauften ihre Sachen dann auch noch dazu. Das heißt, die Israeliten beschäftigten sich mit Tätigkeiten, die dem Charakter des Sabbat überhaupt nicht entsprachen. Und jetzt wollen wir doch mal eine Verbindung machen, eine vorsichtige Verbindung zu dem Tag, den Gott heute bei uns beansprucht. Das ist der Sonntag. Es gibt natürlich maßgebliche Unterschiede. Der bekannteste ist mit Sicherheit, dass der Sabbat der letzte Tag der Woche war, während der Sonntag, der Tag des Herrn, der erste Tag der Woche ist. Auch, dass es ein Ruhetag war, der Sabbat, das wird vom Sonntag so nicht gesagt im Neuen Testament. Ist auch für viele Brüder, für viele Geschwister gar kein Ruhetag, sondern da müssen manche sehr viel arbeiten. Aber was diesen Tag charakterisiert, ist eben, dass es der Tag des Herrn ist. Aber um nochmal auf die Beschäftigungen zu kommen, hier irdische Beschäftigungen, die an sich nicht verkehrt waren, die man aber von Montag bis Samstag erledigen konnte, nicht gerade am Sonntag, also von Sonntag bis Freitag, muss man ja jüdischerweise sagen, also nicht gerade am Sabbat, der ja der Samstag war. Wir können natürlich heute schlecht festlegen, was man nicht zu tun hat am Sonntag, am Tag des Herrn. Aber es gibt doch ein paar Stellen im Neuen Testament, die wir auch alle ganz gut kennen, die uns etwas über Beschäftigungen am Tag des Herrn sagen. Ja, wenn wir gerade mal denken an Johannes 20, das ist ja das erste Mal, wo dieser Tag so richtig markant erwähnt wird. In Johannes 20, da heißt es in Vers 19, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte. Also hier haben wir schon mal eine sehr schöne Beschäftigung, dass die Jünger des Herrn Jesus sich versammelten. Ja. Warum sie damals zusammen waren, wissen wir nicht so genau, aber sie waren zusammen, auch schon getrennt von der Welt. Sie hatten die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden. Aber ihre Beschäftigung an diesem ersten Tag der Woche, an diesem Auferstehungstag des Herrn Jesus war, dass die Jünger zusammen waren. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir in unserem Land und überhaupt in Europa haben, dass gemeinhin der Sonntag arbeitsfrei ist, sodass wir uns morgens und nachmittags ohne Probleme versammeln können. In Indien war ich mal in einer Versammlung, die mussten sich abends versammeln, weil in diesem heidnischen, hinduistischen Land die Gläubigen tagsüber gar nicht frei hatten. Die mussten arbeiten am Sonntag, hatten nur abends Zeit, um sich zu versammeln. Aber das ist schon mal eine wesentliche Tätigkeit für uns am Sonntag, die Zusammenkünfte der Gläubigen. Eine zweite Tätigkeit, die aber in den Rahmen gehört, haben wir in Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da wird nämlich eine dieser Zusammenkünfte erwähnt. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Das ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeiten am Tag des Herrn, dass wir da Brot brechen, dass wir am Tisch des Herrn sind und dass wir seinen Tod verkündigen. Ja, das muss man nicht morgens machen. Es gibt andere Versammlungen, zum Beispiel in Rumänien, die machen das abends. Aber das macht keinen wesentlichen Unterschied für uns. Wir empfinden das schon als Vorteil, wenn wir den Tag und die Woche nach geistlichen Maßstäben mit der Beschäftigung, mit den Leiden und dem Tod des Herrn beginnen können. Aber wir kommen an diesem Tag jedenfalls zusammen, um Brot zu brechen. Wir könnten das zusätzlich noch an anderen Tagen tun. Die ersten Christen haben das getan, aber an diesem Tag auf jeden Fall. Wir können es nicht verschieben, aus praktischen Gründen, auf irgendeinen anderen Tag. Und eine dritte Beschäftigung möchte ich noch erwähnen aus der Offenbarung. Das ist eigentlich keine richtige Tätigkeit, sondern mehr ein Zustand. In Offenbarung 1, Vers 10 heißt es über Johannes, als er auf der Insel Patmos war: Ich war an des Herrn Tag im Geist. Das bedeutet, dass Johannes an diesem Tag, obwohl er mit Sicherheit keine Gelegenheit hatte, sich zu versammeln, er war ja verbannt worden auf diese Insel, aber wenn er schon alleine war, dann wollte er jedenfalls gedanklich bei seinem Herrn sein. Ja, er hat auch nicht so getan, als könnte er hier eine Versammlungsstunde alleine veranstalten, aber er war im Geist. Das heißt, er war mit geistlichen Dingen beschäftigt und in einer geistlichen Haltung. Und das kann man notfalls auch alleine tun. Auch wenn man vielleicht krank ist oder aufgrund von Alter die Zusammenkünfte nicht oder nicht mehr besuchen kann, aber an des Herrn Tag im Geist sein. Das ist jedenfalls eine schöne Möglichkeit. Das Zweite, was den Sabbat entheiligt hatte, das war die Tatsache, dass diese ungläubigen Menschen hereingekommen waren, die Türer. Und selbst als Nehemia angefangen hatte, die Tore zu verschließen, heißt es in Vers 20, dass die Händler und die Verkäufer draußen vor Jerusalem übernachteten. Das ist also die Frage, wem gehört denn der Tag des Herrn? Tja, der Ausdruck sagt das schon, es ist der Tag des Herrn. Und das ist eigentlich auch der Ausdruck, der uns die beste und klarste Regel gibt, wenn die Frage mal auftaucht, was sollten wir denn tun und was sollten wir vielleicht besser lassen. Ich weiß, bei uns als zu Hause, als ich noch als Kind bei meinen Eltern war im Haus, da gab es schon mal ein bisschen Diskussionen. Darf man Fahrrad fahren am Sonntag? Darf man alte Klamotten anziehen, wenn die Versammlungsstunde vorbei ist und so weiter? Und ich mache da keine Regeln draus. Aber der Tag gehört dem Herrn. Ja? Deswegen hatten hier die Türer, dieses Handelsvolk, die Ungläubigen, am Sabbat keinen Platz in der Stadt. Und das heißt für uns auch, dass wir nicht gerade Termine mit Ungläubigen, irgendwelche Feiern oder Geschäftstermine, auf diesen Tag legen sollten, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ja, der Tag gehört dem Herrn. Und wir haben uns anhand von Johannes 20 daran erinnert, dass wir an diesem Tag auch zusammenkommen als Gläubige, als Kinder Gottes. Das heißt, in zweiter Linie ist es diese Gesellschaft, die für uns den Tag des Herrn kennzeichnet. Der Herr und die, die dem Herrn gehören, die Seinen. In diesem Rahmen, in dieser Gesellschaft verbringen wir gerne den Sonntag. Wie gesagt, Sonntag und Sabbat ist nicht dasselbe. Das sind einige Anwendungen, die wir aus diesem Abschnitt heraus machen können. Wir sehen dann, und das ist auch unser letzter Punkt für heute Abend, dass auch bei diesem Problem der Sabbatentheiligung wieder Nehemia zu konkreten Maßnahmen greift. Und die erste haben wir in Vers 15 schon gelesen, dass die Juden ermahnt wurden. Und in Vers 17 sagt er nochmal, da stritt ich mit den Edlen von Juda. Wenn es hier heißt, da stritt ich mit ihnen, dann heißt das natürlich nicht, er hat mit ihnen gezankt, so wie wir als Geschwister früher zu Hause als Kinder viel zu oft miteinander gezankt haben, sondern er hat sie getadelt, und zwar ziemlich energisch getadelt. Er hat also auch hier wieder diejenigen zuerst mal angesprochen, die als Edle des Volkes eine gewisse Stellung hatten, auf die man sah, die wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit dieser Juden in Erscheinung traten und die von daher auch Einfluss ausübten. Und die hat er konkret angesprochen, hat zu ihnen gesagt, was ist das für eine böse Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt, den Gott doch für sich geheiligt hat. Ja, also erstmal eine verbale Ermahnung. Und dann aber in Vers 19, zweiter Schritt, da befahl ich, dass die Türen geschlossen würden. Ja, diejenigen unter uns, die Kinder haben, und wir kennen das auch von unseren Eltern her, gegenüber Kindern kann man viel reden, aber eine einfache Maßnahme, um etwas Böses zu unterbinden, ist manchmal sehr viel effizienter. Und das tat hier Nehemia auch. Er schloss einfach die Türen. Und damit konnten die Leute zumindest schon mal nicht mehr reinkommen. Und der Handel, der Transport war damit unterbunden. Ja, das ist auch in der Versammlung nicht ganz unwichtig. Ermahnungen müssen manchmal sein. Ist gut, wenn sie dann auch konkret, aber mit Liebe gegeben werden. Aber manchmal müssen wir auch konkrete Maßnahmen ergreifen, um eine Negativentwicklung ganz einfach zu unterbinden. Und er tat noch ein drittes dazu. Er schloss die Türen nicht nur, sondern er bestellte auch einige von seinen Dienern über die Tore, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Und Vers 22, und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und kommen sollten, die Tore zu bewachen und den Sabbattag zu heiligen. Das heißt, es wurden Torhüter eingesetzt, die an die verschlossenen Tore gestellt oder gesetzt wurden und dann darauf achteten, dass keiner kam und die Türen widerrechtlich mal eben öffnete, damit so ein Türer durch die Türen eingehen konnte. Das ist das Stichwort Torhüterdienst. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Versammlung, die nämlich nicht nur für den Augenblick wirkt, sondern auch auf Länge der Zeit, die wichtig ist als präventive Maßnahme, dass Brüder da sind, die hüten, die wachen. Nur noch kurz einige Verse aus dem Neuen Testament, wo wir sehen, dass das in der Versammlung sehr wichtig ist. Apostelgeschichte 20. Da spricht Paulus ja zu den Ältesten von Ephesus, weil das besonders eben eine Aufgabe für Älteste oder, wie sie auch genannt werden, Aufseher ist. Und denen sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Und dann redet er von den Gefahren, die kommen würden. Und Vers 31, darum wacht. Ich weise mal kurz auf die Ausdrücke hier hin. Habt Acht, ihr seid Aufseher, um die Versammlung zu hüten, darum wacht. Diese Versammlung, die gehört dem Herrn Jesus, die gehört Gott. Die hat er sich erworben durch das Blut seines eigenen. Und die hat er in gewisser Hinsicht in unsere Hände anvertraut. Das Aufpassen auf diese Herde in den irdischen Umständen, das hat er den Brüdern anvertraut. Und das legt Paulus hier diesen Ältesten sehr ans Herz. Er sah die Gefahren, die kamen, das haben die Ältesten vielleicht noch gar nicht so kommen gesehen. Paulus hat einen besseren Überblick. Und da sagt er ihnen, stellt euch an die Türen und achtet drauf, was reinkommt. Hebräer 13. Vers 17, da wird das Volk angesprochen, also wir alle. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen. Es ist gut, dass es Führung gibt in der Versammlung. Es hat nichts mit Zentralismus zu tun. Ein Führer darf kein Despot, kein Diktator werden, aber Führer brauchen wir. Sie wachen über eure Seelen. Das heißt, sie stecken ihre Finger nicht in die persönlichen finanziellen Belange des Einzelnen zu Hause, sondern die haben ein geistliches Interesse daran, wie es unseren Seelen geht. Darüber möchten sie wachen. Das ist heute Torhüterdienst, aufzupassen, dass es den Seelen der Gläubigen gut geht. Dann letzte Stelle aus 1. Petrus 5. Wo in diesem Falle Petrus die Ältesten ermahnt, 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig. Hütet die Herde Gottes. Hier wird auch nochmal betont, dass es nicht unsere Herde ist, sondern die Herde, die Gott gehört, aber die ja in der praktischen Verwaltung uns anvertraut hat. Und wir leben ja in einer ungeheuer dynamischen Welt heute mit sehr vielen Einflüssen und nicht zuletzt durch die Medien sind im Grunde wir alle diesen Einflüssen auch ausgesetzt. Das sind alles solche Tore, wobei Tore nicht grundsätzlich schlecht sind. Tore sind ja nicht nur dazu da, um sie zuzumachen, dafür ist die Mauer da, sondern Tore sind ja gerade Öffnungen in der Mauer, die für die richtigen Leute und für die richtigen Einflüsse ja auch geöffnet werden sollen. Das heißt so, dass das Volk Gottes in die Stadt Gottes kommen kann, dass Gläubige Zutritt haben, dass Menschen zur Versammlung kommen, dass es auch Zutritt gibt zum Tisch des Herrn, dass Menschen aufgenommen werden, die die biblischen Kriterien erfüllen. Da ist es Aufgabe der Torhüter, die Türen aufzumachen und solche gläubigen Menschen herzlich willkommen zu heißen. Und alles Gute, was der Herr uns bringt, dafür machen wir die Türen auch auf und lassen das Gute herein. Aber für das Schlechte und für ungläubige Menschen schließen wir die Tore. Die Leviten sollten sich reinigen, das heißt, die mussten persönlich in einem guten geistlichen Zustand sein. Und dann sollten sie kommen, um die Tore zu bewachen um den Sabbattag zu heiligen. Das heißt, damit dieser Tag in einem äußerlich und innerlich guten Zustand erhalten blieb, damit er in der Form war, wie Gott sie sehen wollte, damit er an diesem Tag in der Mitte seines Volkes und mit seinem Volk zusammen ruhen konnte. Und so sehen wir, dass in diesen Abschnitten Nehemia zwei Probleme in Angriff genommen hat und dass er sie mit Gottes Hilfe gut gelöst hat, sodass der Levitendienst wieder installiert wurde, wieder in Funktion kam, der Dienst am Haus Gottes, und dass auch der Tag, den Gott für sich reserviert hatte und den er mit seinem Volk begehen wollte, dass er wieder den Platz bekam, den er nach Gottes Gedanken haben sollte.